Zu Besuch bei den Freunden. Im Flur. Guten Abend, Klaus. Nett, dass Sie kommen. Guten Abend, Frau Maltzew. Nennen Sie mich einfach Vera. Legen Sie bitte ab. Wohin mit dem Regenschirm? Er tropft. Soll ich ihn ausspannen? Lassen Sie mich das selbst tun.